Vor etwas mehr als 700 Jahren wurde ein beträchtlicher Teil der Christenheit von einem Mann regiert, dem seine Gegner ein furchtbares Wort in den Mund legten. Drei Verschwörer haben ihre Zeitgenossen so schlau verleitet, dass sie in den Besitz der Weltherrschaft kamen. Moses, Jesus und Mohammed. Von Foggia aus, einem Ort im süditalienischen Apulien, herrschte dieser Mann, obwohl die Päpste ihn mehrmals exkommuniziert hatten, über Deutschland, Österreich, Italien und Sizilien, mit der Klugheit eines illusionslosen Staatsmannes und der Skepsis eines aufgeklärten Vernunftmenschen. Sein Palast war bevölkert von arabischen Gelehrten, und von seinem sarazenischen Harem flüsterte man sich, halb empört und halb fasziniert, die Kunde unerhörter Laster zu. Er schuf ein strenges und geordnetes Rechtssystem, verstaatlichte die Gewinnung von Salz, Mineralien und Textilien, legte Modellgüter an und verließ sich in der komplizierten Verwaltung des gesamten Staatsapparates auf eine Elite gebildeter Beamter. Er sprach 9 Sprachen, darunter Arabisch und Griechisch, schrieb klassische Verse, ein Buch über die Falkenjagd und führte eine Korrespondenz mit Gelehrten zwischen Cordoba und Bagdad. Ein Zeitgenosse sagte ihm neidvoll: O glücklicher Kaiser, ich glaube wahrhaftig, wenn jemand durch sein Wissen dem Tode entgehen könnte, dann wärest du es. Dieser Mann war Kaiser Friedrich II. Da sein Herrschaftsgebiet den Kirchenstaat von Norden und Süden einschloss und seine Regierungsform der eines weisen, aber unfrommen Potentaten glich, fand er in den Päpsten seine natürlichen Gegner. Und nachdem nicht einmal die formelle Ausschließung aus der Gemeinschaft der Gläubigen, der große Bannfluch, den Kaiser von seiner Vernunftgläubigkeit abzubringen vermochte, scholl ihm aus Rom immer wieder eine Anschuldigung entgegen, die damals in der Bevölkerung nachhaltigen Eindruck hinterließ. Der Kaiser, so hieß es, sei der Antichrist. Ein halbes Jahrhundert später wählte ein ratloses und langwieriges Konklave, dessen Parteien sich nicht einigen konnten, einen Eremiten aus den Abruzzen zum Papst. Der Widerstrebende wurde aus seiner Klause im Gebirge hervorgeholt, nahm den Namen Cölestin V. an und begann, Spielball tausendfältiger politischer Ränke, auf dem Heiligen Stuhl eine Misswirtschaft, die die Kirchenverwaltung innerhalb weniger Monate in ein Chaos stürzte. Die einzige überragende Persönlichkeit unter den Kardinälen war der Graf Gaetani, ein reichbegüterter, scharfdenkender Aristokrat, der die Ausdauer besaß, die Zustände in Rom bis zur Unerträglichkeit ausreifen zu lassen, bevor er eingriff. Als es soweit war, zwang er den unfähigen, aber heiligmäßigen Einsiedlerpapst, der immerhin rechtmäßig gewählt worden war, seinem Amte freiwillig zu entsagen. Als einziger Papst der Kirchengeschichte trat Cölestin V. in großem Ornat vor die Versammlung der Kardinäle, legte die pontifikalen Gewänder eines nach dem anderen ab und kniete schließlich, nur noch mit seiner alten Eremitenkutte bekleidet, vor den Würdenträgern der Kirche nieder, für seine Unterlassungen um Verzeihung bittend. Obwohl die Erschütterung der Anwesenden groß war, hinderte niemand den Urheber der tragischen Szene, den Kardinal Gaetani, als Nachfolger des Abgedankten den Stuhl Petri zu besteigen. Wenig später erließ der neue Papst, Boniface VIII., ein Sendschreiben an die Könige und Fürsten der Christenheit, das in der Behauptung gipfelt: Wir erklären aus Notwendigkeit des Heiles alle menschliche Kreatur dem römischen Pontifex unterworfen. Geringer als Gott, aber größer als der Mensch, so hat Boniface VIII. Sein Amt und sich selbst gesehen. Die Ausrufung des ersten heiligen Jahres im Dezember 1299 brachte halb Europa pilgernd nach Rom und schien die absolute Oberherrschaft des Papstes über die Christenheit zu bestätigen. 3 Jahre später aber finden wir den stolzen Pontifex von allen Helfern verlassen in seinem Palast zu Anagni. Der König von Frankreich hatte gegen die Anmaßung des Papstes, nicht nur der Nachfolger Petri, sondern auch der Erbe Julius Caesars zu sein, einen Anschlag geplant. Die Häscher erstürmten den Palast, drangen in die päpstlichen Gemächer ein, fanden sie menschenleer und standen plötzlich vor dem greisen Bonifaz, der einsam auf seinem Throne saß, die Tiara auf dem Haupt. Man wollte den Papst zwingen, seine Abdankungsurkunde zu unterschreiben, und schlug ihm, als er sich weigerte, mit Fäusten ins Gesicht. 14 Monate später war Bonifaz der VIII. Tot, nachdem er die letzten Monate seines Lebens in geistiger Umnachtung verbracht hatte. Der wirkungsvollste Vorwurf, der sich in der Christenheit gegen seinen Hochmut und sein Machtstreben erhob, hieß: Bonifaz der VIII. Sei der Antichrist. In einem Jahrhundert also fiel die Bezichtigung, die von einem Papst dem römischen Kaiser gegenüber ausgesprochen war, auf einen anderen Papst zurück. Unsere spätzeitliche Vorstellungskraft reicht kaum mehr aus, uns zu vergegenwärtigen, wie tief der Schrecken und wie gegenständlich die Wirkung waren, die das Wort Antichrist damals in den Menschen hervorzurufen vermochte. Denn die letzten Dinge, das geheimnisvoll bevorstehende jüngste Gericht, dessen Hereinbrechen über die Menschheit jedermann für sicher hielt, wenngleich der Zeitpunkt verborgen blieb, die Anhäufung der von jedem einzelnen Menschen begangenen Sünden, die die Strafe des Himmels immer stärker herausfordern mussten, dies alles war für die Menschen des hohen Mittelalters eine Wirklichkeit, ihrem Geiste greifbar, wie ihren Händen das Brot auf dem Tisch. Jedermann war darauf gefasst, die Sterne aus ihren Bahnen fallen zu sehen und die Posaune des Gerichtes zu vernehmen, die die Gesetze der Natur außer Kraft setzen würde. Jedermann trug in sich die Ahnung von einem Kampf zwischen Dämonen und Engeln um die Seele des Menschen. Jedermann schließlich lebte mit den Seelen der Abgestorbenen, als hätten sich die Gräber schon geöffnet, als seien die Blutzeugen des Glaubens schon vor den Weltenrichter gelangt, um Genugtuung für ihr Opfer zu verlangen. Die in der geheimen Offenbarung vorhergesagten apokalyptischen Reiter, Pest, Hunger, Krieg und Tod, schienen die von blutigen Zwisten verwundete Erde schon zu durchschweifen. Die Zeit schien vorbei, in der es den Menschen vergönnt war, aus freiem Willen ihr Heil zu fördern. Und der Antichrist war damals nicht nur der äußerste Schmähtitel für einen Menschen, den die Feindschaft gegen Gott und den Glauben in seiner Totalität ergriffen hatte. Der Antichrist war gleichzeitig der notwendige letzte Vorläufer, der das Erscheinen des Weltenrichters heraufzubeschwören hatte. Man sprach im Mittelalter oftmals von einem Mysterium Iniquitatis. Wenn das durch die Erbschaft der Sünde stets gefährdete Menschengeschlecht schon des Geheimnisses der Erlösung durch Gottes eingeborenen Sohn bedurfte, um gerettet zu werden, so musste es auch ein Geheimnis des Widersachers geben, eine negative Erlösung, ein Mysterium der Feindschaft. Sein Urheber war gemäß dem biblischen Bericht Luzifer, der herrlichste der Engel, der sich nach seiner Empörung gegen Gott wahrhaft in einen Antigott verwandelt hatte. Und wie Gott seinen eigenen Sohn zum Erlöser der Welt werden ließ, so musste der Fürst der Finsternis ebenfalls eine Inkarnation erzeugen, die folgerichtig zum Antichrist sich ausbildete. Da aber der Sohn Gottes in menschlicher Gestalt auf Erden erschienen war, so würde es der Antichrist nicht anders tun. Er würde der vollkommenste Mensch sein, wie Luzifer der vollkommenste Engel war. Und er würde die größte Gegenmacht gegen die Erlösung mobilisieren, die innerhalb der menschlichen Natur denkbar ist. Innerhalb des irdischen Geschickes würde Christus gegenüber dem Antichrist nur einen einzigen Vorteil haben, den des früheren Erscheinens. Denn der Antichrist kommt erst am Ende der Zeiten, wogegen Christus mitten in der Weltgeschichte auftrat. Hingegen wird nach damaligem Glauben der Antichrist ein machtvoller Weltherrscher sein, während Christus den schmachvollen Tod römischer Sklavenhinrichtung zu erleiden hatte. Im Vergleich dieser Situationen offenbart sich vielleicht einer der Gründe, die Christus veranlasst haben, auf die 12 Legionen Engel zu verzichten, die ihn vor dem Kreuzesschicksal hätten retten können. Hätte er sie gerufen, es wäre ein Schritt auf dem Wege des Antichrist gewesen. So erscheint das Bild dieses rätselhaften Menschen zunächst als auslösende Figur für den Zusammenbruch der zeitlichen Welt. Von der Menschheit her gesehen ist er zugleich eine Art Anti-Adam, das heißt der vollkommenste denkbare Mensch ohne Gott, der am Ende der Zeit steht wie der vollkommenste denkbare Mensch mit Gott am Anfang der Schöpfungsgeschichte stand. Ganz gleich, wie man zu Christus eingestellt ist. Niemand wird leugnen, dass sein Auftreten aus unserer Sicht ein historisches Ereignis ist, wogegen das Auftreten des Antichrist in demselben Sinne der Zukunft angehört wie der endzeitlich erscheinende Messias in der jüdischen Religion. Furchtbarerweise gehört es schon seit den Urzeiten des Christentums zu den traditionellen Annahmen, die einer Glaubenswahrheit mindestens zur Hälfte angenähert sind, dass der Antichrist seine überzeugtesten Anhänger unter den Juden finden werde, da diese ihn notwendig für den Messias halten müssen, weil sie den wahren Messias Christus nicht als solchen anerkennen. Die Verirrungen und Verbrechen, die im Verlaufe zweier Jahrtausende unter dem Missbrauch des Namens Christi am jüdischen Volk begangen worden sind, haben also unter ihren Wurzeln eine, die zum Begriff des Antichrist hinabreicht. So wird man füglich kaum sagen können, der Antichrist sei eine reine Fantasievorstellung, die der Wirklichkeit entbehrt. Lange schon vor seinem Erscheinen hat allein sein Name Furchtbares bewirkt. Was also ist der Antichrist? Bis zu diesem Augenblick betrachten sich, soviel ich sehe, die meisten Menschen auf dem Erdball als Wesen, die an irgendeine Kraft oder Macht gebunden sind. Die natürliche Existenzform des Menschen scheint eingebettet in Bedingungen, die seine Grenzen abstecken. Familie, Nachbarschaft, soziale Gemeinschaft, Zivilisation, Natur, Klima, Anziehungskraft der Erde, Teilhaberschaft an der Gesamttatsache des Sonnensystems und des Weltalls. Durch alle diese Bedingungen läuft eine übergeordnete, die Zeit. Jedes einzelne Leben hat einen Anfang, einen Verlauf. Jeder Mensch ist in seiner körperlichen Gegenwart dem Rhythmus des Herzschlags, dem Ein- und Ausatmen, schließlich dem Aufbau und Verfall seiner Kräfte untergeordnet. Die Proportion seiner Widerstandskraft zu den Belastungen des Daseins kann Zerreißproben aushalten oder an Belanglosigkeiten zerschellen. Er ist frei in seinen Entscheidungen, ohne dass er die Gegensätze, zwischen denen er entscheiden muss, selbst herbeizuführen vermag. Was auch immer er tut, wie auch immer die Wirkungen seines Handelns, Denkens, Fühlens sich in Bereichen fortsetzen, die seiner Kontrolle entschwinden, einen Zeitpunkt gibt es, der sicher ist und alles aufsammelt, was das Dasein des Menschen ausgemacht hat. Der Tod. Solange der Mensch den Tod noch vor sich hat, kann er auf gegensätzliche Weise mit ihm leben. Er kann zu der Überzeugung gelangen, sein Tod sei das definitive Ende nicht nur seiner Existenz, sondern seines Wesens. Und er kann eine gewisse Befriedigung darin finden, sich vorzustellen, dass alles, was er in seinem Leben getan oder gelassen, auf positive oder negative Weise bewirkt hat, mit dem Zeitpunkt seines Todes gewissermaßen das Allgemeingut derjenigen wird, die von diesen Wirkungen betroffen wurden. Rückgabe des Lebens an die Allnatur, Eingehen der Persönlichkeit in das ewig sich erneuernde Kraftfeld des Lebens überhaupt. Versinken im Meer zeitloser Vergessenheit. Das sind Lösungen, die die Menschheitsgeschichte intensiver begleiten als das Streben nach irdischem Glück, nach Zufriedenheit oder materieller Wohlfahrt. Andererseits kann der Mensch auch zu der Annahme gelangen, durch Geist und Einsicht, durch die Fähigkeit zu denken, das Gedächtnis, die Gabe des Lachens und die Erweckung des sich selbst entäußernden Gefühls der Liebe, ein Wesen zu sein, das mit seinem nicht-materiellen Teil eine gewisse Herrschaft über die Zeit erlangt. Uns allen ist bekannt, wie dehnbar der Augenblick sein kann. In unserer Erinnerung werden kurze Momente wahren Glückes, die mit der Uhr gemessen winzige Zeitspannen umfassen, zu halben Ewigkeiten. Lange Strecken des Leidens, der Niedergeschlagenheit, der Bewältigung widriger und unseliger Umstände schrumpfen in unserem Gedächtnis zu verhältnismäßiger Bedeutungslosigkeit zusammen. Wir manipulieren die Zeit, indem wir sie aus der Vergangenheit hervorrufen und in einer vollkommen unmateriellen Vorstellungswelt unseres Inneren aufs Neue zur Gegenwart machen. Es könnte also immerhin sein, dass der geistige Teil der menschlichen Natur der Zeit nur scheinbar untergeordnet, in Wahrheit aber ihr überlegen ist. Da dies alles Überlegungen sind, die vor dem Eintritt des eigenen Todes angestellt werden, bleiben sie in die freie Entscheidung jedes einzelnen Menschen gestellt. Denn von jenseits der Barriere des Lebensendes kommen keine beweisbaren Antworten in unsere zeitliche Begrenztheit. Von den vielen möglichen Unterscheidungen, die man mit der Menschheit anstellen kann, lässt sich wahrscheinlich auch heute noch die wichtigste in die Frage ausformen: Ist mit dem Tode alles aus? Oder lebt das Wesentliche des Menschen nach dem Tode weiter? Alles, was das Christentum zur Religion macht, gründet auf der Anerkennung der Unsterblichkeit der menschlichen Seele, und zwar jeder einzelnen Seele. Denn wenn es schon, wie die Kriminalistik am Beispiel des Fingerabdrucks erweist, keine zwei gänzlich identischen menschlichen Körper gibt, so kann konsequenterweise angenommen werden, dass auch die menschliche Seele eine unverwechselbare Individualität besitzt, die sie, falls man ihre Unsterblichkeit überhaupt für möglich hält, auch nach dem Tode nicht verliert. Das heißt, dass der Mensch ist, wie er ist, dass er sich überhaupt die Möglichkeit ausdenken kann, den eigenen Tod mit seinem Wesenskern zu überleben, lässt uns die Einwirkung einer höheren Macht beim Hervorrufen des Individuums ahnen. Das Individuum wiederum, das Unteilbare, die Persönlichkeit, die wir in uns verspüren, verlangt, dass diese höhere Macht eine übergeordnete Persönlichkeit sei und nicht eine neutrale Kraft, die sich beliebig teilen oder vereinigen lässt. Hieraus entspringt die Urtatsache des menschlichen Bewusstseins, ein geschaffenes, deutlicher gesagt, ein mit Plan geschaffenes Wesen zu sein. Kein Plan hat einen Sinn, wenn er nicht einem Ziele zustrebt. In der Gestaltwerdung eines jeden einzelnen Menschen muss also ein Vorhaben verborgen sein, das seine Existenz, die Art und Weise seiner Persönlichkeit und deren Überlegenheit über die Zeit rechtfertigt. In diesem Sinne versteht sich der Mensch als Teilhaber einer über den Tod hinausreichenden Entwicklung. Und seine Unsterblichkeit ist nur möglich, weil sie bedingt ist durch die Unsterblichkeit Gottes. Die Schwierigkeit in dieser Argumentation liegt allein im Schweigen des Todes, wodurch wir gehindert werden, als bewiesen anzuerkennen, was wir in den Grenzen der Zeitlichkeit nur ahnen. Hier setzt der Glaube ein und damit das Grundprinzip des Christentums, das die Behauptung aufstellt, der Tod könne nur durch eine einzige Kraft überwunden werden, die Liebe. Neigt man aber zu der erstgenannten Annahme, Seele, Geist, Kraft und Existenz des Menschen seien durch seine Natur daraufhin angelegt, mit dem Tode zu enden, dann bietet sich ein gänzlich anderes Bild. Nicht mehr einem Ziele, das außerhalb der Zeit liegt, ist der Mensch dann zugeordnet, sondern einer Quantität an Lebenszeit, aus der er machen muss, was ihm möglich ist. Weitergeben kann er nur die Wirkungen seiner Existenz, die ihrerseits von anderen Existenzen positiv oder negativ aufgesogen, verarbeitet und neuerdings weitergegeben werden. Ein Mensch, der dies annimmt, kann des Schöpfers nicht nur entbehren, er wird ihn geradezu als hinderlich empfinden, die eigene Natur zur wahren Größe zu entfalten. Als Aufgabe, Wirkungsbereich und Daseinsgrund ist einem solchen Menschen sein Milieu gegeben. Seine Mitmenschen treten als Fordernde auf, deren Ansprüche er im Guten erfüllt und im Bösen hintergeht. Jedenfalls ist die Daseinswirklichkeit eines solchen Menschen von nichts anderem abhängig als von ihm selbst. Ihre Bedingungen hingegen folgen der blinden Mechanik der Natur, für deren Funktionieren oder Ausfall der Mensch nicht verantwortlich gemacht werden kann. Über die Persönlichkeit senkt sich die Glasglocke der Isolation. Die Verpflichtung gegenüber einem höheren Wesen entfällt zugunsten einer innermenschlichen Entscheidung, nicht mehr zwischen Gut und Böse, sondern zwischen sozial und asozial. Fraglos ist dies eine legitime Entwicklungsmöglichkeit für das Individuum. Wenn es sie wählt, entsteht als Grundforderung für das menschliche Dasein ein Reglement des Sozialempfindens, das in einer zivilisierten Gesellschaft mit dem Begriff der Anständigkeit zusammenfällt. Ich lebe so, dass niemand Schaden leidet. Mein Wille ist, durch tätige Hilfe der Gemeinschaft förderlich zu sein. Was ich damit erreiche, vererbe ich den jüngeren Generationen im Augenblick meines Todes und bin aller Verpflichtungen ledig, die über meine Natur hinausreichen. Daraus lässt sich ein kategorischer Imperativ ableiten, eine unmittelbare Selbstanweisung, ein Eigenbefehl zum richtigen Leben, wobei es darauf ankommt, richtig und falsch genau zu unterscheiden, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob richtig und falsch gleich gut und böse sind oder nicht. Der richtig lebende Mensch entwickelt sich nach seinen Anlagen zu einem beinahe technisch funktionierenden Wesen, dessen einzige Bestrebung sein muss, nichts falsch zu machen. Der letzte, vollkommenste, alles richtig machende Mensch innerhalb der überschaubaren Grenzen der menschlichen Erfahrung und Vernunft ist der Antichrist. Es handelt sich also keineswegs um einen Teufel. Im Gegenteil. Der Antichrist erfüllt wortwörtlich die Forderung des Evangeliums, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber er leugnet gleichzeitig die Voraussetzung des Gebotes der Nächstenliebe, die im Evangelium einen Satz weiter vorne steht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deinem ganzen Gemüte und aus allen deinen Kräften. Da diese Voraussetzung fehlt, wird das Gebot der Nächstenliebe ein scheinbar allmächtiger Eigengrundsatz, der aus dem irdischen Dasein allein erwächst. Ohne die Liebe zu Gott verkehrt sich vor allem der Zusatz »wie dich selbst« geradezu in die Notwendigkeit der Eigenliebe. Im christlichen Verständnis geht der Weg des Menschen zu seinem Nächsten über den gemeinsamen Schöpfer beider. Im menschlichen Bereich allein bedarf es dieses angeblichen Umweges nicht. Hier wird das Teilgebot des Evangeliums, den Nächsten zu lieben, ganz von selbst zum Grundsatz, die Eigenliebe als Gradmesser für die Nächstenliebe anzusehen. Wenn wir also nach dem Wesen des Antichrist fragen, so könnten wir nach den bisherigen Überlegungen die Formel wagen: Der Antichrist ist ein Mensch, der seinen Nächsten genauso sehr liebt wie sich selbst, aber nichts hat, was er mehr liebt. Im 16. Jahrhundert zirkulierte in Deutschland ein Flugblatt, worauf im primitiven Holzschnitt der Antichrist zu sehen war. Entgegen den Voraussagen der geheimen Offenbarung präsentiert sich die rätselvolle Erscheinung nicht in menschlicher, sondern in der Gestalt eines regelmäßigen Zylinders mit konischer Spitze, also in der Form einer modernen Bombe. Flächenhaft sind in diese glatte Hülle Gesichtszüge eingegraben, die die Vernunftbegabtheit des technisch vollkommenen Wesens ausweisen sollen. Wenn wir dieses Flugblatt heute in die Hand nehmen, befällt uns vielleicht einen Augenblick lang der Schrecken vor so präziser Prophezeiung. Denn ein Gerät dieser Art war dem Jahrhundert der Reformation nicht bekannt. Was der Zeichner oder sein Anreger aber meinten, war gar nicht prophetisch. Der Antichrist sollte einfach die rundeste, am meisten reibungsfreie Gestalt erhalten, auf die sich der Mensch in seiner Körperlichkeit zurückführen lässt. Damit sollte die Kälte ausgedrückt werden, in die der Mensch notwendigerweise fällt, wenn seine Reibungen gegenüber der Umwelt gänzlich abgeschliffen sind. Von hier aus erkennt man, warum der Antichrist seit den ältesten Zeiten aufs Engste verbunden ist mit der extremen Entfaltung irdischer Macht. Wahrhafte Macht auf dieser Welt setzt immer eine Verringerung der Widerstände voraus. Sie ist nur zu erreichen, wenn Menschen sich zu Teilen eines mechanisch funktionierenden Apparates gebrauchen oder missbrauchen lassen. Jedenfalls bedarf es auch bei einem menschlichen Machtapparat einer gewissen Gleitschicht, die die gesetzmäßige Beweglichkeit seiner Glieder gewährleistet. Im Falle des Antichrist ist diese Gleitschicht eine verführerische Idee, nämlich den Weltfrieden zustande zu bringen. Offen bleibt lediglich, worauf der Mensch wird verzichten müssen, damit das Weltfriedensparadies Wirklichkeit werden kann. Der Antichrist wird notwendigerweise den Menschen als ein ausschließlich in der Gemeinschaft existierendes Wesen behandeln müssen. Und von hier aus ist nur noch ein Schritt bis zu der Vorstellung, es gäbe eigentlich gar keinen Einzelmenschen. Vielmehr umfasse das Wesen Mensch notwendig alle menschlichen Lebewesen und habe nur in der organisierten Gesamtheit eine Art von Individualität. So gesehen wird der Antichrist zu einer Art Führergestalt, die die Menschheit auf den Pfad der Selbstentäußerung des Einzelwesens führt und zur Preisgabe der individuellen Persönlichkeit veranlasst. Eigenartigerweise sind viele alte Deutungsversuche und Prophezeiungen, die im Zusammenhang mit dem Antichrist stehen, begleitet von dem Bild des schlafenden Kaisers. Als Nero, den man schon zu Lebzeiten für den Antichrist gehalten hat, ermordet wurde, verbreitete sich unter seinen Anhängern die Legende, der Kaiser sei gar nicht tot. Er habe sich nur verborgen, um eines Tages mit großer Macht wieder hervorzutreten und seine Feinde zu zerschmettern. Nach dem Fall des Hauses der Komnenen im Kaiserreich Byzanz wiederholte sich diese Legende und fast gleichzeitig ergriff sie die Gestalt des Kaisers Friedrich Barbarossa, der im Kyffhäuser oder im Untersberg seiner endzeitlichen Wiederkehr entgegenschlafe. Auch wenn man solchen Erfindungen keinen Wert beimisst, bleibt ihre Tatsache ein eigenartiges Symptom für den Menschheitstraum, eine irdische Erlösung aus eigener Kraft zustande zu bringen, die der zukünftigen Menschheit Ordnung erstrebenswerter erscheinen lässt als Freiheit. Ordnung um ihrer selbst willen kann aber nur Form, nicht Inhalt sein. Sie zu erzeugen, bedarf es der allmählichen Zerstörung der inneren Eigengesetzlichkeit des Individuums. Das heißt, der Mensch muss in seinem Bewusstsein dazu gebracht werden, seine Seele und somit die persönliche Freiheit als ein Chaos zu empfinden. Und so versteht die Tradition seit dem ersten Auftauchen des Begriffes Antichrist, dessen geheimnisvolle Gestalt als den Fürsten des Chaos. Um den Eintritt totaler innerer Verwirrung in der Menschheit zu bewerkstelligen, bedarf es langer Vorbereitung. Also hatte Antichrist viele, zum Teil verborgen wirkende Vorläufer, die über den Gesamtverlauf der Zeit verteilt steigende Ratlosigkeit verbreiten. Ihrem Werk kommt zugute, dass der Mensch von Natur aus befähigt ist, unvereinbare Gegensätze in seiner Persönlichkeit durchs Leben zu tragen. Sehr viele von uns haben während der letzten Weltkatastrophe persönlich erlebt, dass ein Mensch, der sich zur extremen Grausamkeit fähig erweist, gleichzeitig ein rührender Familienvater sein kann. Und wenn wir um uns blicken, finden wir allenthalben Zeichen für die seltsame Lust, die den schwarzen Humor veranlasst, die Entwürdigung des Menschen zum Gegenstand für dessen eigenes Gelächter zu machen. Die alte barocke These, der Mensch sei der Schauplatz des Kampfes zwischen Gott und dem Teufel, mag als Bild veraltet sein. Als Tatbestand gilt sie heute wie zu allen Zeiten. Glauben Sie bitte nicht, meine Zuhörer, dass diese Sequenz widerstreitender akustischer Phänomene, die Ihnen soeben dargeboten wurde, eine Art von Dokumentation sein sollte für den Kampf zwischen Gott und dem Teufel in unseren Tagen. So leicht wollen wir es uns nicht machen. Die Feststellung, die daraus für den Augenblick zu ziehen ist, beschränkt sich auf den Tatbestand des lustvoll chaotischen und des gewohnt geordneten, der unser Leben vielfältig durchdringt. Wir befinden uns in diesem Augenblick, so will mir scheinen, in der Lage eines Menschen, der ein altes, unbequem gewordenes Haus geerbt hat. Es bereitet ihm ein gewisses Vergnügen, die Mauern auch dort einzureißen, wo sie noch tragfähig wären. Und da er diese Zerstörung mit ausgeklügelter Ökonomie vornimmt, wähnt er sich bereits im Besitz eines neuen Ordnungsprinzips, das das Einreißen zur Kunst erhebt. Ob das Haus, das er anstelle des alten zu errichten plant, den Gesetzen der Schwerkraft und der Statik entsprechen wird, kümmert ihn wenig. Denn vielleicht wird er es vorziehen, die festen Keller zu seiner Wohnstätte zu machen und in den über der Erdoberfläche aufragenden Trümmern die Vögel des Himmels nisten zu lassen. Das heißt, die Vertreibung des Menschen aus der Kunst, der Verzicht auf Schönheit, der Zweckfanatismus und das absichtsvolle Vermeiden, um nicht zu sagen, die Scham vor dem Gefühl, sind Phänomene, die unsere Tage beherrschen. Und während das Zeitalter des Massenstaates mit eherner Konsequenz auf immer strengere, immer mechanischere Ordnungen zustrebt, delektiert sich das Individuum am Chaos des eigenen Innenlebens. Es ist durchaus denkbar, dass die Mehrheit von Ihnen, die Sie mir jetzt zuhören, angesichts des Gegenwartszustandes geneigt sind, das Thema des Antichrist in den Bereich des Kindermärchens zu verweisen. Doch würde auch dies nichts an der Tatsache ändern, dass in der Vorstellung vom Antichrist sich über eine sehr lange Spanne hinweg die Ahnung niedergeschlagen hat, es könne innerhalb der Geschichte zu einer Lebensform der Menschheit kommen, die auf den reinen Zweck ausgerichtet ist und ihre Eigengesetzlichkeit zum Sinn des Daseins erhebt. Insofern bleibt uns, gleich viel, ob wir Christen oder Nichtchristen sind, zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur übrig, eine absurde Situation zu bewältigen. Unser Verhältnis zu Christus bedarf der Revision. Diese wiederum ist aber nur möglich unter Einbeziehung alles dessen, was frühere Zeiten in dem Begriff des Antichrist zusammengefasst und verdichtet haben. Hier öffnen sich mehrere Perspektiven. Nehmen wir die nichtchristliche zuerst. Sie zeigt uns Jesus von Nazareth als einen gescheiterten jüdischen Revolutionär, seine Jünger als die Erfinder einer den Gefährdungen des Augenblicks entsprechenden Geheimsprache, den Apostel Paulus als den großen Zusammenführer ursprünglich unvereinbarer Größen, das heißt als den Verschmelzer von römischem Reich und christlicher Ideologie. In dieser Perspektive haftet dem Antichrist zunächst der Charakter des Legendären an. Zugleich aber gewinnt er eine Reihe neuer Qualitäten. Er ist es, der den Aberglauben der Erlösung mit den Mitteln der christlichen Nächstenliebe überwindet. Er führt die Menschheit ihrem eingeborenen Selbstzweck entgegen, formt die Kirchen um zu einem moralischen Regulativ und prägt durch den Weltfrieden die endgültige Gestalt des Erdballs. Der einzige Makel, der einer so ausschließlich auf sich selbst gestellten Welt noch anhaften würde, wäre der Tod. Aber selbst dieser kann, so scheint es, durch die Vernunft, die Wissenschaft und das fortschreitende Experiment, wenn schon nicht vermieden, so doch erheblich verzögert werden. Die Probleme des Menschen auf Erden zu lösen, dies wäre ein Programm, geeignet, das Christentum zu überwinden und der Menschheit ein Verhältnis zur Religion zu bringen, worin diese weder der sozialen Höherentwicklung noch der psychologischen Gleichschaltung fortan hinderlich wäre. Folgerichtig höbe sich der Gegensatz zwischen den Begriffspaaren Gut und Böse, richtig und falsch, allgemach auf. Ein weltumspannender Staatsapparat würde aufgrund seiner durchorganisierten Mechanik von selbst verlangen, die Moral, also das Verhalten des Einzelnen, und das reibungslose Funktionieren des kollektiven Weltgeschehens einem identischen Gesetz zu unterwerfen. so käme es durch das Abschleifen des Individuums zugunsten höherer Gemeinschaftsformen ganz natürlich zu einer Ächtung der individuellen Freiheit. Jene, die den Antichrist heute für eine makabre Chimäre halten, würden sich dennoch in ihren Lebensformen nach Prinzipien richten, deren Vorausahnung die Gestalt des Antichrist in der Vorstellungswelt der Menschheit einstmals hervorgerufen hat. Die nächste Perspektive auf den Antichrist ist die christliche. Ihr zufolge gehört er, trotz der Verschlüsselung der Texte, die von ihm sprechen, zum Wahrheitsgut der Offenbarung. In der Apokalypse des heiligen Johannes finden sich die Worte: Und es ward ihm gegeben, ein Mund zu reden große Dinge und Lästerungen. Und ward ihm gegeben, dass es mit ihm währte 42 Monate lang. Und ward ihm gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu überwinden. Der Apostel Paulus verbindet das Kommen des Antichrist mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Im ersten Johannesbrief findet sich die Stelle: Jeder Geist, der Jesus nicht als Christus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dessen Kommen ihr gehört habt, und zwar ist er schon jetzt in der Welt. Schließlich berichtet die geheime Offenbarung: Es wurde ihm Macht gegeben über alle Völker, Stämme und Nationen. Man hat es also mit einem echten Beherrscher des Menschengeschlechtes zu tun, der sich selbst an die Stelle setzt, die bisher dem persönlichen Gott vorbehalten war. Dies kann auf mehrere Weise geschehen. Vom Antichrist wird als seine hervorstechendste Eigenschaft ausgesagt, er sei ein Lästerer. Das heißt, er bedient sich des Heiligen, um das Heilige zu entweihen. Er bedient sich Gottes, um ihn abzusetzen. Er bedient sich der Wahrheit, um ihre Relativität auszuweisen. Er ist das wohl ausgeformte Bild eines Menschen, der in seiner eigenen Natur alles findet, wessen er zu seinem Wesen bedarf. Im Antichrist wird der Mensch nicht zur Krone der Schöpfung, sondern zum Partner der Natur. Diese ist zwar lebendig, funktioniert aber nach Gesetzen, die ihr selbst innewohnen, und der Mensch ist es, der ihr seinen Geist verleiht und sie dadurch zu höherem Wert gelangen lässt. Es ist ganz einleuchtend, aus einer solchen Verselbstständigung des Menschen eine Entgöttlichung des Erlösungswerkes und der Person Christi hervorwachsen zu sehen. Und hier führt uns das Thema des Antichrist an eine Frage, die heute innerhalb und außerhalb der Christenheit neu gestellt wird. Ist jener Jesus von Nazareth, den die ersten zwei christlichen Jahrtausende als die zweite Person des dreifaltigen Gottes anerkannt haben, in Wahrheit Gott und Mensch, oder ist er, wie wir alle, der menschliche Sohn eines göttlichen Vaters? Wer das Letztere für richtig hält, wird den Antichrist getrost in den Bereich sinnbildhafter Fantasie verweisen können. Anders verhält es sich mit dem, der an Christus als dem Gottessohn festhält. Für ihn wird der Antichrist in der Umwandlung der Werte, wie sie die Gegenwart ergreift, eine zwar immer noch bevorstehende, aber schon fast hautnahe Realität sein. Die Entscheidung für oder gegen die göttliche Natur in Christus bringt zwangsläufig die Stellungnahme zu dem künftigen Weltbeherrscher mit sich, auch wenn dieser bislang nur eine theoretische Möglichkeit ist. Es ist also nicht die Frage, ob ich es für unmöglich oder denkbar halte, dass der Antichrist auftritt, sondern wie ich mich verhalten werde, wenn er aufgetreten ist. Da unsere Zeit die Frage nach der Göttlichkeit Christi neu zu stellen entschlossen ist, wird sie sich gleichzeitig mit dem Problem auseinandersetzen müssen, was auf der Welt geschieht, wenn es keinen Erlöser gibt. Der Antichrist ist somit der Stachel im Fleisch der Christen und der Nichtchristen. Denn auch wenn man annimmt, die christliche Moral könne weiter bestehen, obwohl man auf ihren Urheber verzichtet hat, ist der Antichrist damit nicht aus der Welt geschafft. Genau dies nämlich ist es, was er selber tun wird. Der Apostel Paulus behauptet im zweiten Brief an die Thessaloniker: Vor der Erfüllung der Zeit müsse der Widersacher in Erscheinung treten, der sich über alles hinwegsetzt, was Gott heißt oder Gottes Verehrung, und schließlich sich selbst in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Mit diesen Worten ist für den Christen Bedeutsames gesagt. Die Anerkennung des Antichrist wäre ihnen zufolge gleich der Anerkennung eines Menschen an der Stelle Gottes. Deshalb nimmt der Antichrist bei Paulus auch die sakrale Position im Tempel ein. Hier zeigt sich, dass der Christ von dem Augenblick an, wo er die Gottheit Christi in Zweifel zu ziehen beginnt, gleichzeitig auch schon zum Gottesleugner schlechthin werden muss. Der persönliche Gottesbegriff ist innerhalb des Christentums ohne die göttliche Natur des Sohnes für den Vater nicht aufrechtzuerhalten. Deshalb schreibt der Evangelist Johannes in seinem ersten Brief, es sei ein Merkmal des Antichrist, dass er den Vater und den Sohn leugnet. Am Problem des Antichrist entzündet sich also die Entscheidung für oder gegen Christus und damit unter dem Prinzip der Liebe die Entscheidung für oder gegen den persönlichen Gott. Absurderweise, ich muss es noch einmal sagen, ist es in den bislang aufgeworfenen Fragestellungen ohne Belang, ob der Antichrist als eine bevorstehende Realität, als eine Legende oder als überlebtes Bild aufgefasst wird. Dass der Gedanke an ihn überhaupt existiert, dass er sich über 2000 Jahre am Leben erhalten hat, reicht schon hin, um der Vorhersage seines Eintreffens eine halbe Wahrscheinlichkeit zuzumessen. Die andere Hälfte wird, wie bei jeder Prophezeiung, Glaubensfrage bleiben müssen. Doch wenn auch die Interpretation der alten Texte von jeder nachfolgenden Epoche der Weltgeschichte auf neue Weise unternommen wurde, bleibt ein doppelter Tatbestand. Wenn am Ende der Zeiten die endgültige Gestalt der Welt erscheinen soll, wird sie, nach christlichem Glauben, die Harmonie des Schöpfungsschicksals zum Vorschein bringen, und zwar in einem positiven Extrem. Demzufolge wird der Endphase des Weltgeschehens ein negatives Extrem vorhergehen müssen. So wird der Antichrist gerade durch seine Gottesleugnung zum notwendigen Vorläufer dessen, den er bekämpft. Seine Herrschaft, ausschließlich auf irdischen Gedeih gerichtet, wird zum negativen Spiegelbild der ihr nachfolgenden positiven Wirklichkeit. Seine Grundparole könnte lauten, ein wahrer, zum Sinn seiner selbst gekommener Mensch ist nur, wer nach den moralischen Grundsätzen des Christentums lebt, ohne an den persönlichen Gott zu glauben. Wenngleich das Bild des Antichrist in den Aussagen der Schrift merkwürdig verschwommen ist, gehört er als bevorstehende Tatsache, als Einleitung des Zeitenendes zum Bestand der Offenbarung. Aus dem Munde Christi haben wir, sofern man nicht wie vielfach Mode die Echtheit der Evangelien selbst in Zweifel zieht, eine konkrete Vorhersage. Es werde vor dem Weltende eine allgemeine Verführung zum Glaubensabfall eintreten. Warnend ruft Christus aus, wenn jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Messias, siehe dort, glaubt es nicht. Und wenig später fügt er an, in jenen Tagen wird sich die Sonne verfinstern, Der Mond wird seinen Schein nicht mehr geben, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Nach den Worten dieser Vorhersage wirkt also die an die Stelle Gottes tretende Selbstherrlichkeit der Menschheit zurück auf die Natur und erschüttert ihre Gesetze. Denn der Zusammenhang zwischen dem Menschen und der Welt nimmt seinen Weg nach christlicher Auffassung ebenso über den persönlichen Schöpfer wie der Zusammenhang zwischen Mensch und Mensch. Entfernt man Gott aus dem Menschengeschlecht, dann wird nicht nur dieses, sondern mit ihm auch die Natur in das Chaos gestürzt. In diesem Tatbestand verbirgt sich die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit, dass das Ende der zeitlichen Welt nicht wie eine schicksalhafte Katastrophe über die Menschheit hereinbrechen, sondern von ihr selbst hervorgerufen wird. So berührt der Antichrist schon in seiner noch nicht Wirklichkeit die tiefsten Probleme der menschlichen Natur. Sein Bild fasst das Streben des Menschen nach totaler Unabhängigkeit zusammen. Sein Charakter ist der eines negativen Erlösers. Er soll die Menschheit aus dem Zwang des Geschaffenseins herausführen. Er verwirklicht den Weltfrieden und verlangt als Preis den Verzicht auf die Unsterblichkeit der Seele und die Abschaffung der Persönlichkeit. Er benutzt die Lehre Christi in ihren moralischen Konsequenzen zum Erweis einer gesitteten Gesellschaftsordnung, in der die Religionen zum Kodex für richtiges Verhalten werden. Demzufolge lassen sich Judentum, Christentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus ohne Mühe vereinen, da von jeder dieser Religionsformen der Verzicht auf die Definition eines Gottesbegriffes verlangt wird, soweit sie bisher einen solchen zur Voraussetzung hatten. Der Mensch wird in psychologischer Gleichschaltung zum ausschließlichen Gemeinschaftswesen und handelt dafür ein Maximum an irdischem Glück ein. Seine Freiheit verwandelt sich in das lustvolle Vergnügen, das er an der Verkehrung seiner Gefühle und am Chaos seiner Triebe finden darf, solange dadurch kein asoziales Verhalten heraufbeschworen wird. Da die Wünsche der Menschen nach irdischer Wohlfahrt und geordneten Lebensverhältnissen voll erfüllt werden können, fällt die bisherige Bedeutung von Schönheit und Wahrheit in sich selbst zusammen. Der Mensch bedarf keines Trostes mehr, da er alles besitzt, was sein Wunschdenken umfassen kann. Dies etwa wäre die Zusammenfassung der Voraussagen, die den Antichrist als Mittelpunkt haben. Man kann sich natürlich die Frage stellen, ob Spekulationen dieser Art überhaupt einen Sinn haben. Und man kann natürlich finden, der Antichrist sei einem völlig gleichgültig. Da aber das Christentum auch heute noch eine Welttatsache ist, da unsere ganze Zivilisation auf christlichen Voraussetzungen ruht, bleibt uns die Überlegung nicht erspart, was an die Stelle der Liebe treten würde, wenn man den Gott der Liebe aus der Welt entfernt.